Kundgabe 463. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.06.1938. Warnung vor Hochmut und Eigendünkel. Habet Acht auf alles, was in euch den Hochmutsteufel wecken kann. Die Dämonen verfolgen alle, denen das Gebot der Nächstenliebe Anlass gibt zur Betätigung in Liebe. Sie versuchen, immer dort entgegenzuwirken, indem sie leicht das Motiv zu verunstalten suchen, dass der Mensch in seinem Handeln abweicht, von der eigentlichen Aufgabe zu helfen, was als Grundsatz für die Nächstenliebe gelten soll. Es hat ein kleiner Teil Eigendünkel die Gefahr in sich, dass aus solcher heraus eine Handlung nicht mehr gottgefällig ist, sondern dass das Einwirken böser Mächte dabei sichtbar zu spüren ist. Wo immer der Eigendünkel nur im geringsten Grade Triebkraft ist, hat das gute Werk keinen oder nur sehr wenig Wert. Darum hüte dich vor allem Hochmut, auf dass du nicht Schaden leidest an deiner Seele. Unterbrechung.